Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist wieder Niemandsland, lokal und global, präsent auf dem ganzen Planeten über www.niemandsland.contrabanda.org. Lokal hier in der Stadt auf 91.4 FM bei Radio Contrabanda. Dies ist eine Spezialsendung, eine Spezialausgabe von Niemandsland für den Jahreswechsel 2011-2012. Wir wünschen im Vorhinein schon einmal allen Freundinnen und Freunden, Damen und Herren, Hörerinnen und Hörern von Niemandsland ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein glückliches, tolles, interessantes, segensreiches neues Jahr 2012. Wir erinnern noch einmal daran, wer wir sind und wer wir bleiben. Wir sind ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und absolut kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wir sind Teil des Radioprojekts Contrabanda FM, ein freies Kommunikationsmedium. Wir machen ein anderes Radio, wir bringen eine andere Musik, wir sorgen für klare Worte und gute Töne, wir zeigen Hintergründe und wir mischen Sprachen. Schnell vor die Weihnachtsnacht. gedacht. Und der Polizeiker singt von holden Knaben auf ihr Haar. Und die Domglock schlädet vor die Weihnachtsnacht. Das waren Frau Nina Hagen und Herr Wolfgang Niedecken von BAP im Duett mit dem Weihnachtslied Weihnachtsnach, Weihnachtsnacht. Ein schon fast traditionelles Lied. Die Musik stammt von Jem Fiener. Den Text hat Wolfgang Niedecken auf Kölsch geschrieben. Vielleicht ein paar Anmerkungen. Der hat gesagt Heiligabend. Heiligabend ist natürlich, das kann man noch verstehen, Heiliger Abend. Aber dann fallen da Wörter wie Aal. Das ist Alter, Aal. Hans Jehut, mal gehört. Und wer weiß schon, was ein Kniesbügel ist? Ein Kniesbügel nennt man, einen Kniesbügel nennt man im Rheinland einen Geizkragen. Und eine fussige Knüssel, das kann man nun außerhalb der kölschen Grenzen gar nicht verstehen, das ist eine rothaarige Schlampe. Im heutigen Niemandsland jede Menge Musik, wie immer. Hintergründe, Informationen, Scherz, List, Rache, Satire, alles, was Sie wollen. Wir hoffen, Sie wieder 2 Stunden auf hohem Niveau, auf höchstem Niveau unterhalten zu dürfen, meine Damen und Herren. Niemandsland. Ein Thema, das uns das gesamte Jahr 2011 und auch das gesamte Jahr 2010 über hier im Niemandsland beschäftigt hat, über das wir versucht haben, auf vielerlei Art zu informieren, aufzuklären und vielleicht auch Empörung hervorzurufen, weil wir selber sehr empört sind, ist das Thema globale Finanzmafia. Die Medien stellen das immer hin als eine Art Druck der Märkte, anonyme Märkte, fallen über die Menschen her, über die Menschheit, wie ein Monsunregen. Und was kann man schon gegen die Natur machen? Die Märkte sind aber keine Natur. Die Märkte sind eine kleine Gruppe von Spekulanten, die überhaupt kein Gewissen, keine Skrupel und keine Hemmungen haben, die Volkswirtschaften ganzer Länder zu ruinieren. Dazu haben wir ein Feature vorbereitet, eine Art Klanghörcollage von Niemandsland. Viel Vergnügen beim Hören. Historische Schaltkreise 4. Die Märkte sind misstrauisch. Die globale Mafia übernimmt die Regierung. Also am besten, man stellt auf allen wichtigen Börsen. Wussten Sie eigentlich, dass 70% aller Börsenvorgänge computergesteuert laufen? Und über 95% aller Finanztransaktionen reine Spekulationsschachergeschäfte sind, haben also mit der realen Wirtschaft nichts zu tun, sind also überflüssig wie ein Kropf. Und wenn man bedenkt, dass für den überflüssigen Luxus einiger weniger Reicher Millionen Menschen ins Elend, in die Krankheit und in den Tod getrieben werden,

Leute, die die Staatshaushalte direkt an die Casino-Wirtschaft angeschlossen haben, gierige Zocker mit betrügerischen Win-Win-Systemen, die gehören alle bestraft, eingesperrt und weggeschlossen, enteignet. Eindrucksvoll, Fehlfarben. Und auf irgendeine Art auch ihrem Stile treu geblieben. Anders geblieben. Anders treu geblieben. Ein Armutsbericht ist zu vermelden. In den USA leiden Millionen Menschen an Hunger. Wer hätte das gedacht? Das reichste Land der Erde und es gibt Hunger. Die Occupy-Bewegung prägt weiter die öffentliche Diskussion in den USA. Das Magazin Time wählte die Protestierenden aus aller Welt, darunter ausdrücklich auch die spanischen und griechischen Empörten, die Indignados und ihre nordamerikanischen Ableger, zur Person des Jahres 2011. Auch der den Widerstand gegen die reichsten 1% der Bevölkerung symbolisierende Slogan der Occupy-Bewegung »We are the 99%« – »Wir sind die 99%« – wurde von der Yale University jetzt zum Zitat des Jahres erklärt, wie die Nachrichtenagentur AP in der Nacht zum Montag meldete. Die Aktivisten der Bewegung, die Mitte September mit einem Aufruf, die New Yorker Wall Street zu besetzen, ihren Ausgang nahmen, können sich nun auch von offiziellen Zahlen der US-amerikanischen Behörden bestätigt fühlen. Eine von den nordamerikanischen Medien in den vergangenen Tagen heftig diskutierte Studie der dem Handelsministerium angegliederten Statistikbehörde US Census Bureau kommt zu dem Schluss, dass nicht weniger als 48% der US-Amerikaner, insgesamt fast 150 Millionen Menschen, mittlerweile als arm gelten können, weil sie mit ihren Gehältern unter die offizielle Armutsgrenze gerutscht sind und zu der nur knapp darüber liegenden Schicht mit geringen Einkommen gehören. »57% der Kinder in den USA leben in dieser Klasse. Das Durchschnittseinkommen aller Familien ist seit 2007 inflationsbereinigt um 6,7% gesunken.« In der vergangenen Woche warnte zudem die Konferenz der Bürgermeister US-amerikanischer Städte bei einer Pressekonferenz in Washington, dass aufgrund der wachsenden Arbeitslosigkeit immer mehr Familien ihre Unterkunft verlieren und Hunger leiden. Das Problem sei so groß wie nie zuvor in den vergangenen 25 Jahren. Die Zahl der Nothilfeanträge sei in den 12 Monaten bis September 2011 um 15% gestiegen. Selbst Berufstätige seien nicht mehr vor Hunger geschützt. 26% derjenigen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen seien, hätten einen Arbeitsplatz. Sich arm arbeiten. Sheldon Danziger, ein auf Armutsforschung spezialisierter Professor der University von Michigan, zeichnete gegenüber AP ein trübes Bild. Die Realität ist, dass die Aussichten für die Armen und die fast Armen trostlos sind. Wenn der Kongress und die Bundesstaaten ihre Kürzungspolitik im sozialen Bereich fortsetzten, werde die Zahl der armen Familien in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Bisher hätten Hilfsprogramme wie Lebensmittelmarken und Steuerstundungen einen noch höheren Anstieg verhindert. Aber bereits jetzt hätten viele Bedürftige zu diesen keinen Zugang mehr. So würden Familien, deren Einkommen knapp über der Bemessungsgrundlage liegt, die aber berufs- oder gesundheitsbedingt höhere Ausgaben haben, leer ausgehen. Solidarität mit diesen Menschen kommt auch in diesem Jahr aus, Venezuela. Zum 7. Mal in Folge hat das in venezolanischem Staatsbesitz befindliche Ölunternehmen CITGO oder CITGO in der vergangenen Woche erneut die Lieferung von kostenlosem Heizöl an mehr als 400.000 Menschen in 25 US-Bundesstaaten, darunter den Bewohnern von 250 Obdachlosenheimen, begonnen. Seit 2005 habe CITGO für dieses Programm mehr als 400 Millionen US-Dollar ausgegeben. Das sagte CITGO-Präsident Alejandro Granado. Hilfe aus Venezuela für die Armen in den USA. So sieht's aus in der Welt. bin Horst, ich komme gerade vom Arbeitsamt. Ich wünsche allen Radiohörern schönen Tag, wunderbar, alle toll. Hier scheint die Sonne, ich Horst bei euch auch. Radio Kontrabanda 91.4 FM. Unser Freund Horst aus Berlin, der grüßt natürlich immer. Für den ist immer Sonnenschein, der ist arbeitslos, der ist glücklich. Jo. Ihr hört Niemandsland, ihr hört eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist Samstag. Das Christkind ist geboren. Oder wie die Toten Hosen gerade gesungen haben, alias die Roten Rosen. Das Kind ist uns geboren, Christ ist geboren, um uns zu verhöhnen, nicht um uns zu versöhnen. Sie haben da also den Text auf sehr böse Art geändert, aber sie passen diesen Text natürlich den Zeiten an. Zeiten, in denen uns eine globale Finanzmafia und die Kriegsherren aus aller Welt regieren. Leider sieht das so aus. Für viele Menschen ist das kein schönes Weihnachten, sondern ein Panik, ein Angstweihnachten, ihren Arbeitsplatz zu verlieren, ihre Wohnung zu verlieren, überhaupt ihren sozialen Status zu verlieren und sogar das Essen für ihre Kinder zu verlieren. So sieht es mittlerweile aus in diesen reichen Ländern hier im reichen Europa. Bleiben wir beim Thema Punk-Rock-Weihnachten. Da gibt's eine ganze Menge hier auf der Toten-Hosen-Internetseite. Die haben da alles Mögliche noch. Wir haben ja noch ein Lied von Slade, Santa Claus. Nein, das bringen wir mal nicht. Dann, was auch immer wieder passiert, da kann man nur verwarnen, aber jeder sieht's ja, da mischen sich manchmal so ganz komische Sachen auch unter die, sagen wir mal, alternativen Liederlisten, die auf YouTube erscheinen, kommt dann plötzlich ein Lied, man sieht ein eisernes Kreuz und dann sieht man alte Kameraden, ein Marsch. Der Teufel weiß, wie das da hinkommt, falsch klassifiziert oder sonst was. Jedenfalls, ein Lied von den Toten Hosen, Weihnachtsmann, die Toten Hosen, jo, beziehungsweise die Roten Rosen. Weihnachtsmann vom Dach. Ah, da haben uns die Spanier hier wieder ihre süße kleine Annuncio reingepackt. Das machen die gerne. Gut. Man sieht einen Weihnachtsmann, der kommt da angerannt. Es stürmt und schneit. Ein Zwerg ist das. Oh. Der macht sich da am Weihnachtsbaum zu schaffen. Klaut einen Weihnachtsbaum. Eigenen Augen gesehen. Er ist zurzeit bei uns im Haus und hält sich dort versteckt. Er riecht nach Äpfeln und nach Schnee. Er kommt wohl gerade aus seinem Wald. Seine Augen sehen so traurig aus. Ihm ist bestimmt ganz kalt. Ist hier bei uns, er hängt auf dem Dachboden rum. Ich glaube, er braucht Hilfe und ist in Not. Plätzchen, Nüsse und Geschenkpapier sind wild auf dem Boden zerstreut. Zwischen zwei Punschzetteln und einer Flasche Schnaps in sein Studentenausweis. Der rote Mantel und sein weißer Bart. Ja, selbst die Stiefel liegen neben seinem Sack. Mittendrin ein umgekippter Stuhl. Auf einer Karte steht von ihm ein Grund. Ein leichter Wind im Rhythmus mit dem Kerzenlicht. das in der Ecke brennt. Er hat sich direkt unterm Fenster an meinem Balken aufgehängt. Man kann die Kirchenglocke von hier hören, wenn man ganz leise ist. Ein Tagebuch liegt auf dem Tisch, der letzte Eintrag ist noch frisch. Nur einen Satz schrieb er groß und breit: Ich bin hier und bitte himmelsfrei. Frohe Weihnacht, ich hoffe es geht euch gut. Das Jahr 2011 war geprägt von der ausufernden Nutzung von Überwachungstechnologie. Trojaner, IMSI-Catcher und stille SMS helfen, den Widerstand klein zu halten. Deutsche Technologie wird weltweit eingesetzt. Schon 2006 aber hatten sich einige EU-Innenminister unter der Rädelsführerschaft von Wolfgang Schäuble von der CDU in einer informellen Zukunftsgruppe getroffen. Oh, das klingt gefährlich. Um den Kurs bei der zukünftigen Polizeiarbeit zu bestimmen. Dabei waren sie noch nicht mal fähig, mit ihrer ausufernden Überwachungstechnologie eine mordende Neonazi-Gruppe überhaupt zu erkennen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Demnächst hatten von einem digitalen Tsunami orakelt und die Behörden bekamen nach und nach entsprechende Instrumente zur Verfolgung Verdächtiger in Echtzeit in die Hand. Deutschland stellt die Spionagetechnik nicht nur für die eigenen Institutionen und Dienste her, sondern entwickelt sich auch hier zum Exportweltmeister. Bei den Aufständen in den nordafrikanischen und arabischen Ländern wurde offenbar, wie skrupellos Schnüffelwerkzeuge an autoritäre Regierungen vermarktet werden. So wurden in Tunesien Zugangsdaten von Journalisten und Aktivisten mit Hilfe deutscher Software ausgespäht. Das dritte arabische Bloggertreffen, das die Böll-Stiftung im Oktober in Tunis mitorganisierte, zeigte die perfide Verwertungslogik der weltweiten Spionagedeals. Der Regierung wurden Rabatte für Testversionen gewährt, wenn sie bei der Suche nach Schwachstellen hilft. Geliefert wurden Plattformen, die den Internetverkehr nach Inhalt oder Absendern auswerten können. Das deutsche Unternehmen Seaborg hat Libyen seine sogenannten IMSI-Catcher zur Ortung und Ausspähung von Mobiltelefonen angeboten. Eine parlamentarische Initiative des Bundestagsabgeordneten André Hunko von Die Linke brachte ans Licht, dass neben Seaborg auch die Boga Electronics Rode und Schwarz und Cernia IMSI-Catcher exportieren, zum Beispiel nach Marokko, Mexiko, Indonesien, Kuwait und Russland. Die Liste deutscher Exporteure von Schnüffeltechnologie lässt sich weiterführen. Im März wurden in der gestürmten Geheimdienstzentrale in Kairo Angebotsunterlagen über Trojaner-Programme des britischen Überwachungskonzerns Gamma gefunden, die von der deutschen Firma Elaman vermarktet werden. Bereits 2009 wurde öffentlich, dass eine Plattform von Siemens Nokia im Iran beim Aufspüren von Spontanversammlungen behilflich war. Das Konsortium wurde noch im gleichen Jahr ausgegliedert und fortan von der Münchner Firma Trovicor betrieben. Das System zur umfassenden Kontrolle von Mobilfunknetzen lieferte Trovicor kürzlich auch nach Bahrain. Die ins Rampenlicht geratenen Firmen versprachen schließlich, Verträge mit autoritären Regimen zu überprüfen. Erinnern wir uns, Bahrain, ein Land, das mit Hilfe von saudi-arabischen Truppen ein Blutbad angerichtet hat und immer noch Blutbäder anrichtet, foltert, misshandelt und mordet. Im Juni sorgten Berichte über die breit angelegte polizeiliche Nutzung von Daten aus der Funkzellenauswertung in Deutschland für Furore. Anlässlich der Proteste gegen Neonazi-Aufmärsche in Dresden hatte die Polizei von Telekommunikationsanbietern die Herausgabe von über 1 Million Verkehrsdaten verlangt. Übermittelt wurden die Nummern beteiligter Anschlüsse, Beginn und Ende der Verbindungen und IP-Adressen. Betroffen waren mehr als 400.000 Anschlüsse. Telekommunikationsanbieter sind nicht verpflichtet, die stets anfallenden Positionsdaten von Telefonen zu speichern. Um diese dennoch zur telekommunikativen Spurensuche zu nutzen, behelfen sich die Behörden mit sogenannten stillen SMS, die für die ausgeforschte Person unsichtbar sind, aber vom Provider aufgezeichnet und herausgegeben werden müssen. Allein die Polizei Nordrhein-Westfalens verschickt jährlich mehr als 250.000 dieser Ortungsimpulse. Auch das Zollkriminalamt ZKA, das Bundeskriminalamt BKA, die Bundespolizei und der Inlandsgeheimdienst senden millionenfach stille SMS. Weil immer mehr Nutzer ihre Kommunikation verschlüsseln, werden die Rechner direkt infiltriert. Diese staatlichen Hackerangriffe unterscheiden zwischen Quellentelekommunikationsüberwachung, ein sehr langes und deutsches Wort, und Online-Durchsuchungen, wobei mit letzterer der gesamte Rechner durchforstet wird. Erst die Untersuchung eines auf einer Festplatte vermuteten Spähprogramms durch den Chaos Computer Club, CCC, lieferte Details zu dessen Funktionsweise. Die Kriminalämter überlassen die Entwicklung den vermarktenden Unternehmen und verzichten auf einen Einblick in den Quellencode. Man wolle deren Betriebsgeheimnis nicht gefährden. Um den derart geschützten deutschen Vermögenswerten, so heißt das auch weltweit, zum Durchbruch zu verhelfen, veranstaltet das BKA internationale Fortbildungen mit Trojanern der hessischen Firma Digitask. Die unverhältnismäßigen Datensammlungen werden zunehmend automatisiert ausgewertet, was einer alltäglichen Rasterfahndung gleichkommt. Das erfordert ein Umdenken bei Aktivisten, Antirepressionsgruppen, Bürgerrechtsorganisationen und Anwälten. Der Widerstand gegen die behördliche Überwachung bleibt zurzeit noch auf der Ebene von Petitionen. Es sind zahnlose Proteste. Immerhin ist durchgesickert, dass die Verschlüsselung der Kommunikation immer noch wirksam gegen die sich häufenden Bespitzelungen ist. Das zeigt sich zum Beispiel an der Verärgerung britischer Kriminalisten während der Riots in London über die in Großbritannien sehr populären Mobiltelefone der Marke BlackBerry. Der kanadische Hersteller RIM verschlüsselt als einziger Anbieter seine Textnachrichten. Die Regierungen Indiens, Indonesiens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate hatten deshalb von RIM verlangt, ihnen Abhörfunktionen einzuräumen. Eine kürzlich in Australien veröffentlichte Studie zeigt aber auch, dass die Technik umgekehrt eingesetzt werden kann. Befragte Polizisten beklagen, dass Freunde Bilder von ihnen in sogenannten sozialen Netzwerken online gestellt und mit Klarnamen versehen hätten. Die Studie warnt, dass die über Google oder Facebook verbreitete Bildersuche bald derart ausgereift ist, dass die echte Identität von verdeckten Ermittlern damit aufgedeckt werden kann. Das war ein Artikel von Matthias Monroy, heute erschienen in der Jungen Welt vom 24.12. Tägliche Rasterfahndung, Jahresrückblick 2001, Überwachungstechnik, Trojaner, IMSI-Catcher und stille SMS. heute Nacht zusammenbrennt. In fremden Zungen, fremden Sprachen. We will turn demons into kings. Man sieht, womit wir also brachen. Ist every song that each man sings. Wir werden kommen jeden Dienstag auf einen Schluck vom Elixier. Begreifst du die Chance, als dass sie vergeht? Und schreist du Revanche oder dass dir was fehlt? Und schreist du Pardon, oh, oh, oh, jetzt aus deinem Herzen? Es sind alte Männer, deine Fehler aus Herzen. Whoa-oh. Es sind alte Männer, die deine Fehler aus Herzen. Wir drücken niemals nie auf Record. Keine Beweise gibt es nicht. All unsere Brüder, unsere Schwestern schätzen wie wir den Überblick. Unsere Methoden sind umstritten und sind es wiederum auch nicht. Wir werden kommen jeden Dienstag auf einen Schluck vom Elixier. Begreifst du die Chance, als dass sie vergeht? Schreist du Revanche oder dass dir was fehlt? Streichst du Pardon, oh, oh, oh, jetzt aus deinem Panik. Die erzeugen schon ganz schön Stress manchmal mit ihrer sehr tollen, schrägen Punk-Pop-Musik. Ja, Panik. Pop-Punk. Gibt es das überhaupt als Kategorie? In irgendwelchen Plattenläden vielleicht, wenn man mal guckt. Vielleicht gibt es da in irgendeinem Regal die Kategorie Pop-Punk oder Punk-Pop. Popu oder Pupo. Kleiner Scherz. Es ist raus, das Unwort des Jahres. Stresstest. Wort oder Unwort, wie man will. Ein Wort hat Karriere gemacht, denn es passt zu Banken, Bahnhöfen, Regierungen und Atomkraftwerken. Der Stresstest. Bei der Wahl zum Wort des Jahres setzt es sich gegen Hebeln und Arabellien durch. Arabellion. Was mag das wohl sein? Das klingt scheußlich. Oder klingt schön, wie man will. Arabellion könnte ein Frauenname sein, der Name für ein Schiff, aber es geht um die arabische Rebellion. Arabellion. Stresstest, also lautet das Wort des Jahres 2011. Dies gab die Gesellschaft für deutsche Sprache, die GFDS, am gestrigen Freitag in Wiesbaden bekannt. Wir haben das Wort gesucht, das am besten die Diskussion und den Geist des Jahres ausdrückt, sagte der Vorsitzende der GFDS, Armin Burkhardt. Inzwischen würden nicht nur Banken, sondern auch Stuttgart 21, die rot-grüne Landesregierung in Baden-Württemberg und deutsche Atomkraftwerke Stresstests unterzogen. Der Begriff sei inzwischen in die Alltagssprache übergegangen und habe politische, wirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Relevanz erlangt, begründete die Jury ihre Wahl. Es ist zu einem gängigen Wort geworden, das inzwischen auch auf Beziehungskrisen und Fußball angewendet wird, sagte der Leiter der Duden-Redaktion, Werner Scholze Stubenrecht. Die Duden-Redaktion teilte mit, dass das Wort in der Neuauflage des Deutschen Universalwörterbuchs und in der Online-Ausgabe des Dudens eingegangen ist. Der ursprünglich aus der Medizin stammende Fachbegriff Stresstest beschreibt eigentlich einen Test auf einem Laufband, bei dem mit Hilfe von Elektronen die Belastbarkeit des Körpers geprüft wird. Die Sprache spiegelt alles Mögliche wider, besonders aber auch die Krise, die sogenannte Wirtschafts- oder Finanzkrise. Die GFDS-Jury hat eine Rangliste von 10 Wörtern ausgewählt, die in die engere Wahl für den Titel Wort des Jahres 2011 kamen. Das Jahr wurde durch die europäische Schuldenkrise geprägt, was ebenfalls in der Wortliste berücksichtigt wurde. Hinter Stresstest kam Hebeln als gebräuchlicher Begriff für die Ausweitung des Euro-Rettungsschirms auf den zweiten Platz. Der Laie mag sich da nun einiges drunter vorstellen. Hebeln heißt doch eine schwere Last oder eine verschlossene Tür oder eine verzwickte sperrige, einen verzwickten sperrigen Körper mit Hilfe eines Hebels irgendwie öffnen oder weghebeln. Das meinen die natürlich mit den Spekulanten an der Börse. Ein komplizierter Prozess, wenn die Europäische Zentralbank zum Beispiel riesige Milliarden auf den Markt wirft, um einen Kurs zu drücken, beziehungsweise das Drücken eines Kurses zu verhindern. Rang 3 belegte das Wort Arabellion, eine Wortneuschöpfung als Oberbegriff für die unterschiedlichen Revolutionen und politischen Umbrüche in der arabischen Welt. Die Entscheidung hätte auch auf arabischer Frühling fallen können, sagte der Sprachwissenschaftler Burkhardt. In diesem Jahr habe die Wahl der Jury den Nerv des Mainstreams getroffen. Denn unter den 400 Einsendungen mit Vorschlägen für das Wort des Jahres 2011 sei Stresstest eben der Favorit gewesen. Auf Platz 4 kam das Wort Merkozi oder Merkozi oder Merkozy. Das ist eine Wortkreuzung aus Merkel und Sarkozy und soll der GFDS zufolge die weitgehende Einigkeit von Deutschland und Frankreich im Umgang mit der Finanzkrise kennzeichnen. Auf den weiteren Plätzen folgen in Anlehnung an die Plagiatsaffäre des früheren Verteidigungsministers oder Kriegsministers Karl Theodor zu Guttenberg unter anderem das Wort Guttenbergen. Der Begriff sei längst zu einem Synonym für Klauen von geistigem Eigentum bzw. Abschreiben und Plagiieren geworden. Das sagte Burkhardt. Das Wort werde vor allem von Jugendlichen häufig benutzt. Vielleicht lautet die Erklärung unter Doktorarbeiten später einmal: Hiermit erkläre ich, dass ich die Arbeit nicht gegutenbergt habe. Guttenbergen landete daher auf Platz 7. Seit 1971 vergibt die Gesellschaft für deutsche Sprache jedes Jahr den Titel an Wörter oder Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben geprägt haben. Im vergangenen Jahr hatte sich die Jury für Wutbürger entschieden. Damals hätten einige kritisiert, dass das Wort zu wenig bekannt sei, so Burkhardt. Doch im Laufe des Jahres habe Wutbürger Karriere gemacht. Die Autorin dieses Artikels, den ich gerade verlesen habe, heißt Naima El Moussaoui von der DAPD, AFP und DPA. Deutsche Presseagenturen. Auf der Internetseite von Deutsche Welle World.de. We'll be right back.

ist mein Glück, führt mich wie ein Blindenstock und ich find zu mir zurück. Eine Person ist da und alles geht schief, was schief gehen kann. Die Person erwartet es im Grunde auch schon gar nicht anders. Währenddessen brennt die Milch sich fest in meinem Meer. Mein kleiner Kakadu. Ja, da bleibt sie hängen. Die schöne kleine Aufnahme von Tok Tok Tok hier in unserem YouTube-Player. Da ist der Teller einfach hängen geblieben. Jo. Schade. Tok Tok Tok stellen ihre neue CD vor. Tok Tok Tok sind ein Duo. Und aus irgendeinem Grund ist das Ganze jetzt hängen geblieben. Naja. Alright. Land. Eine Sendung in deutscher Sprache bei Radio Contrabanda auf 91,4 FM. Jedenfalls, wir haben sie selbst gehört, ein paar Worte der Gruppe Tok Tok Tok, die gibt es seit 1998. Tokunbo Akinro und Morten Klein, die begeistern ihr Publikum mit Acoustic Soul. Nach 8 Studioalben auf Englisch singt Tok Tok Tok auf ihrem neuen Album, was heißt das denn, erstmals Texte auf Deutsch. Wir haben die beiden gerade selber gehört. Ein warmer Sound und sehr persönliche Songs, in denen es um Trennung, Schmerz, Eifersucht und alltägliche Missgeschicke geht. Soweit ist das neue Album nicht unüblich für Tok Tok Tok. Das Freiburger Duo beweist seit langem, wie lässig und zwingend Musik aus dem Südschwarzwald klingen kann. Doch seit Tok Tok Tok auf Deutsch singen ist klar, sie haben mehr zu sagen, als man bisher annehmen konnte. Der erste Song auf der CD kommt da noch vergleichsweise harmlos daher. Eine im treibenden Funk-Rhythmus gehaltene Liebeserklärung an die Volksdroge namens Schokolade. Besonders gelungen sind die kritischen Lieder, in denen Tokunbo Akinro und Morten Klein ihr Unbehagen über den Zustand der Welt und der Gesellschaft ausdrücken. Für die Sängerin war das Texten auf Deutsch zunächst ein schwieriger Prozess, da sie seit vielen Jahren gewohnt ist, Gedichte und Lieder auf Englisch zu schreiben. Insofern war die Arbeit am aktuellen Album, wie sie selber sagt, quasi Neuland und eine ganz große Herausforderung für Tokunbo Akinro. Aber die Anstrengung habe sich gelohnt, erzählt sie. Ich bin ja halb Deutsch und halb Nigerianerin. Und mich so sehr mit der deutschen Sprache zu beschäftigen, hat mir gut getan. Auch in meiner Identitätsfindung. Wir versuchen es nochmal mit dem Lied Schokolade von Tok Tok Tok. Das haben wir hier gerade reingekriegt. Wie gesagt, eine kleine Panne. Auf YouTube blieb einfach der Player hängen. Tok Tok Tok, Schokolade. Tok Tok Tok und wir singen die Schokolade. Wenn ich dran denk, wie es mich bestimmt, mir täglich Lebensfreude nimmt. In mir dreht alles sich nur um das eine. Und ich bin sicher, du weißt, was ich meine. Versuch mich abzulenken, nicht immer dran zu denken und plane meine Zeit ganz minutiös. Bloß nicht zu Hause sein, da lauert Krieg, der wahre Feind, der doch so harmlos und verführerisch zu sein scheint. Ich kann nicht leben ohne meine Schokolade. Im Traum, da seh ich mich, wie ich in Schoko bade. Sie zu essen macht mich dick, doch währenddessen spüre ich Glück. Die Konsequenzen muss ich dann ertragen. Sie zu essen macht mich dick, doch währenddessen spüre ich Glück. Dafür kommt morgen eben gar nichts in den Magen. Morgen kommt gar nichts mehr in den Magen. Was leicht mit vollem Bauch geplant ist, ist, du hast es schon geahnt. Am nächsten Tag dann schwierig umzusetzen. Doch dein Gewissen wird dich gleich wieder verpetzen. Wenn du nicht standhaft bist und dich schon wieder biegst, nach gestern, ja, da musst du dir's beweisen. Dass du's nicht schaffen wirst, fühlst du tief in dir drin schon. Der Versuch, dich zu wehren, macht heute gar keinen Sinn. Ich kann nicht leben ohne meine Schokolade. Im Traum, da seh ich mich, wie ich in Schoko bade. Sie's essen macht mich dick, doch währenddessen spür ich Glück. Die Konsequenzen muss ich dann ertragen. Ich kann nicht leben ohne meine Schokolade. Im Traum, da seh ich mich, wie ich in Schoko bade. Sie zu essen macht mich dick, doch währenddessen spüre ich Glück. Die Konsequenzen muss ich dann ertragen. Morgen kommt gar nichts mehr in den Magen. Muss Schluss sein, ich muss jetzt was tun, anstatt mich morgen wieder lange auszuruhen. Geh ich mal joggen, fühl mich wie ein Depp. Wie statt zu laufen, ich mich durch mein Pensum schlepp. Nur mit dem einen Ziel im Sinn, die Quälerei, die macht mich dann halt ein paar Tage durch, dann mach ich schlapp. Das ist zu schwer für mich, joggen bringt mich noch ins Grab. Ich hab die Nase voll, brauch was in Tour, nicht in Moll. Ich kann nicht leben ohne meine Schokolade. Nie mehr in Schoko baden, wär doch jammer schade. Sie zu essen macht zwar dick, doch währenddessen spür ich Glück. Die Konsequenzen muss ich dann ertragen. Ich will nicht leben ohne meine Schokolade. Nie mehr in Schoko baden, wär doch jammer schade. Sie zu essen macht zwar dick, doch währenddessen spür ich Glück. Dafür kommt morgen gar nichts in den Magen. Kommt gar nichts mehr in den Magen. Wir trauern um unseren Radiokollegen, Kumpel und Nikosia-Mann, Juan. Juan starb am vergangenen Mittwoch, plötzlich und unerwartet. Wir trauern. Es wehen alle Fahnen auf Halbmast im Niemandsland. Juan, goodbye, auf Wiedersehen. Schweige still, schweige still. Jedes Wort wäre zu viel. Jede Geste verwirrend. Schweige still. Sieh mich einfach nur an, eine Frau und ein Mann, und die Hoffnung auf Liebe irgendwann. Ich will dich ehren, gib auf dich acht, verloren geglaubte Zärtlichkeit hält uns gefangen heute Nacht. Schweige still, schweige still. Weiß dein Herz, was es will. Gesegnet sei diese Reise ohne Ziel. Ich will dich ehren, ich geb auf dich Acht, verloren geglaubtes Verlangen raubt uns den Atem heute Nacht. Schlaf, mein Mädchen, schlaf ein, zugedeckt insgeheim von der Sehnsucht nach Liebe, die uns eint. Von der Sehnsucht nach Liebe, die uns eint. Schweige still. Schweige still, schweige still. Schweige still, Nahaufnahme. So heißt das Album von Marius Müller-Westernhagen. Schweige still. Niemandsland 91.4 FM auf Kontrabanda. Wer jetzt gerade erst aus dem Bett gefallen ist, noch einmal herzlich willkommen. Wir befinden uns mitten in der Sendung, schon im zweiten Teil. Es ist der 24. Dezember. Heiligabend, Heiligabend im Niemandsland. von unseren Niemandsland-Fans als absolute Nummer 1 gewählt, als Musiker des Jahres 2011, Fanny van Dannen. Fanny van Dannen, von vielen Hörern verlangt, gewählt, immer wieder auf die Bühne zurückgeklatscht, wenn ich das mal so sagen darf, hat natürlich einen Riesenschatz an wirklich super tollen Liedern schon produziert. Ein Lied, das mir besonders gefällt, das hatten wir hier im Niemandsland erst einmal gespielt, das ist das Lied Herzscheiße. Fanny van Dannen von seinem Album Herzscheiße, gleicher Titel, aus dem Jahr 2003, Album des Jahres 2011, wie gesagt, hier im Niemandsland. Yo! Wir saßen sehr vergnügt vor einer Kneipe unter Bäumen, als aus einem Nebenhaus ein Pärchen stürmte. Sie weinte und sie hielt ihn fest und er versuchte sich loszureißen und er schrie: Geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Wir waren alle voll schockiert, wir sahen uns an, ich dachte, Mensch, wie grob, ob die nochmal zusammenfinden. Und ich stellte mir vor, das hätte mir jemand gesagt, mein Gott, wie ekelhaft, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Er riss sich los und rannte weg, sie hinterher, wir tranken aus und gingen. Aber dieser Satz blieb hängen. Jetzt denke ich fast immer bei Problemen im Zusammenhang mit Liebe, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße, Herzscheiße. Ja, er sagte, geh weg mit deiner Herzscheiße. Leider ein bisschen ins Wackeln geraten, das Lied Herzscheiß am Ende. Leider, hier unser CD-Player, der scheint wohl schlapp zu machen zum Jahresende. Naja, hat ja auch ordentlich gearbeitet das ganze Jahr 2011 über, hat seinen Dienst sehr ordentlich versehen. Herzscheiße, weil es so schön ist, noch das Lied Freunde der Realität. Fanny van Dannen, Freunde der Realität. Nee, da ist jetzt einiges ins Wackeln geraten. Warten wir ab. Und? Und dann kommen wir zur Abteilung alte Weihnachtslieder, uralte Weihnachtslieder. Ein alt-neues Weihnachtslied. Das ist wirklich eine ganz alte Aufnahme. Gesungen von Herrn Ernst Busch. Ein Kindlein kam im Stall zur Welt, der Vater Josef hatte kein Geld für ein weißes Bett und ein Zimmer.

Ja, da lachen sie selber, lachen sich kaputt auf der Bühne, die Toten Hosen, dieses historische Weihnachtskonzert von 2001 in Wien. Da kamen dann als Bischof verkleidete Clowns über die Bühne, Bischöfe und Messdiener, und verbreiteten Heiterkeit im Saal. Ja, damit muss man rechnen. Das Jahr 2011 hat uns einiges an schrecklichen Dingen hinterlassen. Es ist ja jetzt auch die Zeit der Jahresrückblicke, wo alle Medien und großen Presseerzeugnisse ihre berühmten Jahresrückblicke geben. Das sind meistens dann Fotos und eine Wiederholung der gleichen Erklärungen, die man auch damals, als es geschah, vor 8 Monaten, vor 9 Monaten, vor 7 Monaten brachte. Viel Aufklärung kommt da nicht. Diese Jahresrückblicke sind meistens, meiner Meinung nach, Entschuldigung, wenn ich das so sage, meistens doch recht langweilig und sparen einem vielleicht sogar das Sprechen und das Analysieren. Man bleibt doch immer wieder an der Oberfläche kleben und fragt sich nicht, warum, woher kommen die Dinge, was ist passiert. Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Finanzkrise oder über den Libyen-Krieg sprechen, dann traut sich da kaum jemand, wirklich tief nachzubohren und zu fragen, warum kam es dazu? Wer sind die Verantwortlichen? Wer hat befohlen, dass bombardiert wird? Wer hat befohlen, was und wer hat mit Gaddafi eigentlich verhandelt? Wer sind die Söldnerfirmen, die da immer noch ihre privaten Rambos rumlaufen haben? Wer hat eigentlich die ganzen Bomben gelegt? Wer ist eigentlich diese sogenannte Opposition? Was sind das für Typen, die Gaddafi gelyncht haben? Wo kamen die her? Wer hat die unter Vertrag genommen? In welchen in Ägypten befindlichen Ausbildungslagern wurden eigentlich diese Söldner ausgebildet, von wem finanziert? Alle diese Fragen werden natürlich nie richtig beantwortet. Da muss man wirklich Recherchearbeit betreiben und nachforschen und nachschauen. Es gibt wenige Zeitungen und Presseerzeugnisse, die das tun. Der Spiegel tut es manchmal und dann aber auch immer wieder eingepackt in Gegenversionen. Aber immerhin, man kann doch einiges erfahren, wenn man genau hinblickt. Und nicht alle offiziellen Presseerzeugnisse, wie viele alternative Medien das manchmal auch so gerne sagen. Ich habe das auch schon mal behauptet, aber es ist wirklich nicht so, dass die offizielle Presse, die offizielle Medienwelt, die verschleiern alles, die lügen nur. Das ist natürlich Quatsch. Die bringen alles irgendwie aus ihrer Perspektive, subjektiv, genau wie wir alles irgendwie aus unserer Perspektive bringen, mit dem einzigen Unterschied, wir haben Recht. Recht in dem Sinne, dass wir kritisch sind und uns engagieren für Leute, denen jetzt das Essen weggenommen wird. Dieses Recht, das haben wir. Thank you.

gedenke nicht, das, was ich bin, rührt mich um deinetwillen. Ich erfinde dich nicht an traurig ausgekühlten Stellen, von wo du wegkamst. Selbst, dass du nicht da bist, ist warm von dir und wirklicher und mehr als einen Bären. Sehnsucht geht zu oft ins Ungenaue. Warum soll ich mich auswerfen, während mir vielleicht dein Einfluss leicht ist? Wie Mondschein, einem Platz am Fenster. Dein Einfluss leicht ist. Wie Mondschein, einem Platz am Fenster. Wie Mondschein, einem Platz am Fenster. Jahresrückblick 2011. Wir hatten da schon ein paar Blicke über die Schulter zurückgeworfen. Es waren keine sehr freundlichen Blicke, muss ich sagen. Jetzt ein etwas freundlicherer Blick. Thema Musik. Japanik. Der Spiegel hat in seiner Ausgabe von heute, Internet, die wichtigsten CD des Jahres. Da hat der Spiegel die Gruppe Japanik mit auf die Liste gesetzt, ganz oben. DMD QLDT Staatsakt, das ist das Label, erschien im April letzten Jahres, die Gruppe Japanik. Von uns auch sehr gern gespielt hier im Niemandsland. Das ist eine Art Elektro-Chaos-Pop, wenn man das so nennen darf. Oder Punk-Pop, wie ich das gesagt hatte. PJ Harvey hatte das beste Album, Japanik die besten Songs. Der Diskurs, das Blabla, die Verortung und die Deutung, die Angst und das Geld waren mir dabei von Anfang an einerlei. Lieber noch einmal Andreas Spechtis Auftritt bei Grissemann und Störmann gucken. Ein dezidiert gelangweilter, jovialer junger Mann, der im leicht an Dylans Highlands erinnernden, unvergleichlichen Marathonstück DMD Q Little an den ausstaffierten, leeren Tagen, voller Inhalt ohne Grund litt, im fantastischen Nevermind so sang wie der junge Lou Reed und in Grey and Old so zittrig stürmte wie Edwin Collin im Jahr 1983. Alles verstanden? Ich nicht. Nur wenigen der Eingeweihten war DMD, KIULIDT, die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Das heißt das nämlich. Gleichgültig. Es gab, wie schon beim von Spechtel arrangierten Christiane Rösinger Meisterwerk Songs of L and Hate, gerechte Liebe und gerechten Hass, meist ein Merkmal für große Kunst. Aber Achtung, Achtung, Achtung, vor der allzu schnellen Heilung, denn das, was uns zerstört, will uns gleich schon reparieren. Unser Schmerz, der darf nicht abfallen, allein er fällt mit dieser Ordnung, die sich verschwört, uns aufzupäppeln, uns gesund zu amputieren. Die Fastenzeilen dieses Jahres sind noch heute zu singen, ersetzt jeden Arztbesuch. Das war eine Spiegelkritik des Albums Japanik, die Manifestation des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit. Gebärde und die Sehnsucht ist ihr Sinn. Unter dem Jahresrückblick 2011 ebenfalls sehr gut wegkommt, das ist Udo Lindenberg. Der Herr der panischen Zeiten. Es gab ein Comeback. Das Comeback von Udo Lindenberg ist eine der erstaunlichsten Popgeschichten der vergangenen Jahre. Noch zur Jahrtausendwende war der Panikrocker gründlich abgemeldet, so sagt der Spiegel jedenfalls. Nun ist er der große deutsche Konsensstar. Seine letzten Platten Stark wie zwei von 2008 und Udo Lindenberg Unplugged von 2011 schafften es an die Spitze der Charts. Hinterm Horizont, das Musical über sein Leben, läuft in Berlin sehr erfolgreich. Warum leuchtet diese Karriere in ihrem Spätherbst noch einmal golden auf? Das ist die große Frage. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe versucht sich ab dieser Woche mit der Schau Udo, die Ausstellung, die geht bis zum 11. März 2012, an der Antwort. In 14 Kapiteln wird Leben, Werk und Wirkung aufgefächert, von den Anfängen als Jazz-Schlagzeuger bis zu seinem Fanraum mit Devotionalien. Ja, Lindenberg, 65 Jahre alt, hat eine eigene deutsche Popsprache erfunden, hat sich widersprüchlich und daher glaubwürdig mit der deutschen Teilung beschäftigt, hat getrunken und damit aufgehört. Immer trägt Udo Lindenberg Hut und Sonnenbrille. Immer nuschelt er, neben Karl Lagerfeld hat sich wohl kein deutscher Mann so sehr in sein eigenes Image verwandelt. Vielleicht ist es ja das. Lindenberg hat den deutschen Rockstar erfunden und ist damit unpeinlich alt geworden. Wenn ich dich zufällig mal wieder seh, es ist mir egal, sowas von egal, und mein Puls geht ganz normal. Muss nicht glauben, dass ich ohne dich nicht klarkomm. Ich komm sehr gut zurecht, kann's ruhig glauben. All die anderen Frauen, die sind auch nicht schlecht. Versicherung voll bezahlt. Die Wohnung sieht jetzt anders aus. Nichts erinnert mehr an dich. Ich hab alles knallbunt angemalt. Wenn ich manchmal nachts nicht schlafen kann, geh ich in die Kneipe und sauf mir einen an. Du sagst, da wär ne Trauer in meinem Gesicht. Was für ein Quatsch, das ist doch nur das Kneipenlicht. Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Friede Jelinek stellt ihre Kunst gratis ins Internet. Ein Preisgeld von 1,1 Millionen Euro erhielt die Schriftstellerin Elfriede Jelinek im Jahr 2004 zusammen mit dem Nobelpreis für Literatur. Alle, die ihr das Vermögen nicht gönnten, weil sie ihre Sprachschwallbücher nicht gutieren, beschämte sie ein paar Jahre später, indem sie ihren Riesenroman Neid einfach verschenkte. Das Buch, nach nicht ganz zuverlässigen Berechnungen, knapp 1000 Seiten dick, gibt es seit dem Frühjahr 2008 ausschließlich umsonst im Internet, auf Jelineks Homepage. Die Schauspielerin Sophie Reuss hat Neid nun als Hörspiel für den Bayerischen Rundfunk aufgenommen und der Sender deklariert das Resultat gleichfalls als Gratiskunst. Dauerhaft vorhanden steht das Hörspiel zum Download bereit, heißt es auf der Webseite der ARD Mediathek. Eine auf CD gepresste Fassung der von Karl Bruckmeier inszenierten Hörversion wird es nicht geben. Die Schauspielerin Roy macht aus den stark autobiografischen, fürs Hörspiel um die Hälfte gekürzten Texten einen hintersinnigen Spaß. Können Sie mir sagen, warum ich nicht erzählen kann? Fragt sich die Neiderzählerin und seufzt. Es macht mich nämlich echt fertig. Neid von Elfriede Jelinek. Teil 1. Kapitel 1. Kleine. Kleine Lebenswelten. Kleine Lebenswelten stürzen nach außen. Die dazu passenden kleinen Lebensweisheiten nach innen. In der Mitte. In der Mitte treffen sie einander. Wir können uns jetzt langsam verabschieden. Das war ein kleiner Auszug. Das war der Anfang des Romans Neid von Elfriede Jelinek mit Sophie Roy oder Reuss und Elfriede Jelinek. Komposition Frode Hattili und Maja Radjecke. Bearbeitung und Regie Karl Bruckmeier. Der Bayerische Rundfunk 2011. Spaßfaktor. Spaßfaktor. Der wird gesucht. Bitte, ich verdiene ja nichts daran und Sie verdienen es nicht besser. Ich empfehle allen, die neugierig geworden sind, auf Elfriede Jelinek, geht einfach auf die Homepage des Bayerischen Rundfunks und dann drückt auf Podcasts.